Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 15. Die Gemeinschaft zerbricht. Die Gefährten hatten lange auf Frodo gewartet. Wozu würde er sich entschließen, hatten sie miteinander gegrübelt. Sollten sie mit Boromir nach Minas Tirith in den Krieg ziehen oder sich gleich nach Osten wenden, um den Schicksalsberg zu suchen? Plötzlich kam Boromir zwischen den Bäumen hervor und ging ohne ein Wort auf sie zu. Er hielt inne, als ob er die Anwesenden zähle, dann setzte er sich und hielt die Augen auf den Boden gerichtet. Wo warst du, Boromir? Hast du Frodo gesehen? Ja und nein. Ich habe ihn ein Stück bergaufwärts getroffen. Ich drängte ihn mit nach Minas Tirith zu kommen und wurde ärgerlich. Da verschwand er einfach. Er muss den Ring aufgesetzt haben. Ist das alles? Ja. Das ist schlecht. Warum sollte Herr Frodo das Ding aufgesetzt haben? Er wird ihn sicher nicht aufbehalten haben. Ja, aber wo ist er? Er ist eine Ewigkeit weg. Wir müssen ihn suchen. Komm, Sam, du gehst mit mir. Irgendein Unheil war im Gang. Das spürten sie alle. Aragorn eilt rasch davon. Sam mit seinen kurzen Beinen blieb bald zurück. Halt, Sam Gamgee, gebrauche deinen Kopf. Boromir lügt nicht. Er hat uns nur nicht alles erzählt. Etwas hat Herrn Frodo mächtig erschreckt. Ruhig, ruhig, Sam, denke nach, wenn du kannst. Über Flüsse kann er nicht fliegen und über Wasserfälle nicht springen. Also muss er zu den Booten gegangen sein. Der Hobbit machte kehrt und schoss wieder den Pfad hinunter. Er kam zum Ufer, wo die Boote lagen. Niemand war zu sehen. Aber da glitt ein Boot, ganz allein davon. Sam sprang ins Wasser. Komme, Herr Frodo! Komm, ich komme! Hilfe, Sam! Hilfe! Sam! Herauf mit dir, Sam! Hier! Meine Hand! Nimm meine Hand! Ich kann dein Hand nicht sein! Ich ertrinke! Sam, wo ist denn deine Hand? So, kneif doch nicht so zu, Junge! Hier! Hier, nimm doch! Ich lass dich doch nicht los! Ich lass dich nicht los! Halt dich an der Seite fest! Sam. Ja, so! So ist gut, so ist gut! Komm! Komm! Weißt du was, Sam Gamgee? Von allen verflixten Ärgernissen bist du das Schlimmste! Frodo nahm den Ring ab, den er sich wieder aufgesetzt hatte, als er die Gemeinschaft hörte, wie sie ihn suchten und nach ihm riefen. Du, oh, Herr Frodo, das ist arg, dass du versuchst, ohne mich wegzugehen. Sam, es wäre dein sicherer Tod, wenn du mitgingst. Nicht so sicher, als wenn ich zurückbleiben müsste. Aber ich... Hör zu. Sam, ich gehe nach Mordor. Das weiß ich. Und ich komme mit dir. Sam, halte mich nicht auf. Die anderen können jeden Augenblick zurückkommen. Ich muss weg, aber nicht allein. Frodo musste lachen. Ihm wurde ganz warm ums Herz. Es hatte keinen Zweck, Sam zu entkommen. Er paddelte vom Ufer weg und dann trug der Strom sie rasch davon. Aragorn war den Berg hinaufgeeilt. In weiter Ferne sah er einen großen Vogel in weiten Kreisen langsam zur Erde herniederschweben. Während er noch schaute, vernahm er Geräusche vom Wald unten und vom Westufer des Flusses. In höchster Eile sprang er den Berg hinunter. Unten auf dem Lagerplatz fand er Boromir, von vielen schwarzen Pfeilen durchbohrt. Noch im Sterben röchelte er, dass Orks sie überfallen und Pippin und Merry mit sich geschleift hätten. Legolas und Gimli legten Boromir auf eines der Boote. Seine graue Kapuze und den Mantel legten sie ihm über den Kopf, kämmten sein langes Haar, legten den Helm neben ihn und auf seinen Leib das gespaltene Horn und die Bruchstücke seines Schwerts. Dann stießen sie das Boot in den Strom hinaus. Am Landeplatz fanden sie Abdrücke von zwei Hobbits. Ein Boot fehlte. Es konnte sich nur um Frodos und Sams Fußabdrücke handeln. Sie sind beide den Orks entkommen. Frodo floh, gewiss. Aber nicht vor den Orks. Jedenfalls ist Frodo nicht mehr auf dieser Seite des Flusses. Nur er kann das Boot genommen haben. Und Sam ist bei ihm. Wir müssen uns entscheiden. Entweder wir nehmen das letzte Boot und folgen Frodo, oder aber wir verfolgen zu Fuß die Orks, um Merry und Pippin zu befreien. Mein Herz spricht deutlich. Das Schicksal des Ringträgers liegt nicht mehr in meiner Hand. Die Gemeinschaft hat ihre Rolle gespielt. Und wir, die wir übrig geblieben sind, können unsere Gefährten nicht preisgeben. Sie zogen das letzte Boot aus dem Wasser und trugen es zu den Bäumen. Dann nahmen sie die Spuren der Orks auf. Als Pippin zu sich kam, lag er auf dem Rücken und wusste nicht, wo er war. Seine Handgelenke, Beine und Knöchel waren mit Stricken gebunden. Neben ihm lag Merry mit einem schmutzigen Lappen auf der Stirn. Rings um sie her saßen oder standen viele Orks. Der Anführer lachte ihm abscheulich ins Gesicht. Ruh dich aus, solange du kannst, kleiner Narr. Bald werden wir Verwendung finden für deine Beine. Du wirst noch wünschen, dass du keine hättest, bevor wir zu Hause sind. Wenn es nach mir ginge, würde er wünschen, tot zu sein. Ich werde ihn zum Quietschen bringen, die jämmerliche Ratte. Hilfe! Und damit beugte sich ein schwarzer Ork über Pippin und hielt ihm seine gelben Klauen dicht vors Gesicht. Finger weg, Krishnak! Warum töten wir sie nicht? Sie sind eine verdammte Last und wir haben es eilig. Befehl! Tötet alle, aber nicht die Halblinge. Sie sollen so schnell wie möglich lebendig gebracht werden. Das ist unser Befehl. Wofür will man sie denn? Ich habe gehört, dass einer von ihnen etwas hat. Etwas, das für den Krieg gebraucht wird. Jedenfalls sollen sie verhört werden. Warum durchsuchen wir sie nicht und schauen nach? Vielleicht finden wir etwas, das wir brauchen können. Die Gefangenen dürfen nicht durchsucht oder ausgeplündert werden. So lautet mein Befehl. Und nun Schluss mit dem Palaver. Abmarsch! Selbst für Aragorn war es nicht einfach, der Orkspur zu folgen. Gimli und Legolas verließen sich ganz auf ihn. In der schattenhaften späten Nacht suchten sie nun in nördlicher Richtung. Hinter einem Bergkamm fanden sie 5 erschlagene Orks, von grausamen Hieben niedergestreckt. Der Boden war nass von ihrem dunklen Blut. Das war rätselhaft. Gab es hier Feinde der Orks? Bald war es wieder Tag. Es schien, als wären die Orks in größtmöglicher Schnelligkeit vorwärts gehastet. Ab und zu fanden die Verfolger Dinge, die fallen gelassen oder weggeworfen worden waren. Plötzlich stieß Aragorn einen Schrei aus. Da! Dies ist die Brosche eines Elbenmantels. Ihre Verfolgung war also nicht vergeblich gewesen. Die Orks rennen uns voraus, als ob Saurons Peitschen hinter ihnen seien. Irgendetwas Seltsames ist in diesem Land am Werk. Ich bin müde wie selten zuvor. Da ist ein Wille, der unseren Feinden Schnelligkeit verleiht, uns aber lähmt. Der Wille ist nicht hinter uns, sondern vor uns. Saruman. Aber er wird uns nicht zur Umkehr zwingen. Die Nacht war kalt. Sie schliefen unruhig. Am nächsten Morgen breitete sich eine nackte, wolkenlose Dämmerung aus. Vor ihnen lag das Hochland von Rohan. Hört ihr nichts? Ich höre das Gras rascheln. Reiter! Ich sehe 105 Reiter auf schnellen Pferden uns entgegenkommen. Scharf sind die Augen der Elben. Sie sind 5 Wegstunden entfernt. Ich sehe 3 leere Sättel, aber keine Hobbits. Entkommen können wir ihnen nicht in diesem kahlen Land. Sollen wir warten oder weitergehen? Wir wollen warten. Weißt du etwas über diese Reiter, Aragorn? Ich bin bei ihnen gewesen. Sie sind stolz und eigenwillig, aber aufrichtig im Denken und Handeln. Klug, aber nicht gelehrt. Sie schreiben keine Bücher. Doch singen sie viele Lieder nach Art der Kinder der Menschen vor den dunklen Jahren. Aber ich weiß nicht, was in letzter Zeit hier geschehen ist und welchen Sinnes die Rohirrim jetzt sind angesichts des Verräters Saruman und Saurons Drohung. Wer seid ihr? Was tut ihr in diesem Land? Streicher werde ich genannt. Und ich jage Orks. Zuerst dachte ich, ihr seid selber Orks. Seid ihr elbisches Volk? Nein. Nur einer ist ein Elb. Legolas aus dem Waldlandreich im fernen Düsterwald. Aber wir sind durch Lorien gekommen und die Gunst der Herrin begleitet uns. Warum sprechen deine Gefährten nicht und nennen ihre Namen? Nennt mir eure Namen, Pferdeherr, dann werde ich euch den meinen nennen. Ich heiße Eomer und diene Theoden. Ich bin der dritte Marschall der Riddermark. Wem dient ihr? Ich diene niemandem. Auf wessen Befehl jagt ihr Orks in unserem Land? Saurons Diener verfolge ich in jedem Land. Die Orks, die wir jagen, nahmen zwei meiner Freunde gefangen. Ich bin Aragorn, Arathorns Sohn, und werde Elessar, der Elbenstein, und Dunadan genannt, der Erbe Isildurs, Elendils Sohn. Hier ist das Schwert, das geborsten war und neu geschmiedet wurde. Es sind wahrlich seltsame Zeiten. Träume und Sagen tauchen aus dem Gras auf und werden lebendig. Die Orks, die ihr verfolgt, sind vernichtet. Und unsere Freunde Eomer? Wir fanden nur Orks. Waren da keine anderen Leichen? Sie wären klein gewesen, unsere Freunde. In euren Augen Kinder, ohne Schuhe und in Grau gekleidet. Nein, ich kann euch beruhigen. Da waren keine Zwerge. Aber sagt uns euren Auftrag. Vor vielen Wochen bin ich mit Boromir nach Minas Tirith aufgebrochen, um sein Volk gegen Sauron zu unterstützen. Gandalf der Graue war unser Führer. Doch wehe, Gandalf wird nicht mehr reiten. Und Boromir wurde von denselben Orks, die ihr vernichtet habt, erschlagen. Das sind schlimme Nachrichten. Entrichtet ihr Tribut an Sauron? Nein. Und wir werden es auch niemals tun. Vor einigen Jahren wünschte der Herr des Schwarzen Landes, Pferde von uns zu kaufen. Aber wir weigerten uns, denn er brauchte sie für böse Zwecke. Zurzeit ist Saruman unsere größte Sorge. Er hat Orks in seine Dienste genommen und Wolfreiter und böse Menschen. Und er hat die Pforte von Rohan vor uns verschlossen, sodass wir wahrscheinlich von Ost und von West bedrängt werden. Kommt mit uns. Elendils Erbe wäre eine Verstärkung für uns. Ich werde kommen. Aber erst muss ich meine Freunde finden. Gut, dann geht's. Ich werde euch Pferde leihen. Nur um eines bitte ich euch. Wenn eure Suche beendet ist oder sich als vergeblich herausstellt, kehrt mit den Pferden nach Edoras zurück, zu Theoden, meinem Gebieter. Ich gebe euch mein Wort. Mein Leben hängt davon ab, dass ihr euer Wort haltet. Ich werde mein Wort halten. Ein großes, dunkelgraues Pferd wurde Aragorn gebracht, Haasufel hieß es, und ein kleineres mit Namen Arod wurde Legolas gegeben. Der Zwerg, der um nichts in der Welt ein eigenes Pferd reiten wollte, wurde hinter Legolas gesetzt. Und dann trennten sie sich. Sie ritten den ganzen Tag und fanden das Schlachtfeld der geschlagenen Orks. Der Scheiterhaufen glühte noch. Daneben lagen Haufen von Helmen und Panzern. Sie suchten nach Spuren von Merry und Pippin, aber vergeblich. Lasst uns ein Feuer anzünden, ich friere. Ja, wenn die Hobbits sich im Wald verirrt haben, könnte es sie hierher locken. Und es könnte auch andere Wesen anlocken. Wir sind den Berggemarken Sarumans nahe. Auch sind wir am Rande des Fangornwaldes. Und wie es heißt, ist es gefährlich, die Bäume anzurühren. Es liegt massenhaft totes Holz herum. Der Zwerg brachte ein helles Feuer in Gang. Die drei Gefährten rückten nah heran und schirmten den Lichtschein mit ihren kapuzenverhüllten Gestalten ab. Sie schwiegen. Plötzlich machte sich der Wald wie ein bedrückendes, geisterhaftes Wesen bemerkbar, als verfolge er ein geheimes Ziel. Celeborn hat uns gewarnt vor diesem Wald. Sie losten die Wachen aus und für die erste Wache fiel das Los auf Gimli. Die beiden anderen legten sich nieder und schliefen sofort ein. Gimli saß zusammengekauert am Feuer und fuhr mit dem Daumen nachdenklich über die Schneide seiner Axt. Der Baum über ihnen raschelte. Als Gimli aufschaute, stand da am Rande des Feuerscheins ein alter, gebeugter Mann, auf seinen Stab gestützt und in einen grauen Mantel gehüllt. Sein breitkrempeliger Hut war bis auf die Augen heruntergezogen. Gimli sprang auf. Saruman musste sie aufgespürt haben. Aragorn und Legolas, durch seine rasche Bewegung aufgeschreckt, setzten sich auf. Der Alte sprach nicht und gab auch kein Zeichen. Nun, Vater, was können wir für euch tun? Kommt, wärmt euch. Setzt euch zu uns. Aragorn trat einen Schritt vorwärts. Sofort war der Alte verschwunden. Der Mond war untergegangen. Die Nacht war dunkel. Sie fanden keine Spur von ihm. Die Pferde! Die Pferde sind fort! Die Pferde waren tatsächlich nicht mehr da. Sie hatten ihre Pflöcke herausgerissen und waren davon galoppiert. Als Eomers Reiter die Orks überfielen und alles erschlugen, was sich auseinandersprengte, war es Pippin und Merry gelungen, die allgemeine Verwirrung zu nutzen und ihren Bewachern zu entkommen. Was ist das für ein Wald dort vorn? Ich glaube, das ist der Wald von Fangorn. Man hat uns gewarnt vor ihm, erinnerst du dich, Merry? Ja, aber trotzdem ist es besser, dorthin zu gehen, als umzukehren und vielleicht noch am Ende in der Schlacht erschlagen zu werden. Im Wald war es düster und stickig. Von den Bäumen hingen Bärte von Flechten. Nach einer Weile bemerkten sie ein gelbes Licht, als schiene die Sonne durch die Bäume auf eine Lichtung. Dort wollten sie hin. Der Boden stieg steil an und wurde immer steiniger. Bald standen sie vor einer Felswand, in die Stufen hineingehauen waren. Da gehen wir hoch, um Luft zu schnappen und um einen Blick auf das Land zu werfen. Sie sahen von oben, dass sie etwa 3-4 Meilen in den Wald hineingewandert waren. Am Waldrand zogen sich Rauchspiralen gegen den Himmel. Der Wald sah im Sonnenschein ganz anders aus. Eben hatte ich fast das Gefühl, dass mir die Gegend gefällt. Hatte das Gefühl, dass euch der Wald gefällt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ungemein freundlich von euch. Dreht euch mal um und lasst eure Gesichter sehen. Ich habe fast das Gefühl, dass ihr zwei mir gefällt. Aber wir wollen nicht hastig sein. Eine große Hand mit knorrigen Knöcheln legte sich ihnen auf die Schulter und sie wurden herumgedreht. Sanft, aber unwiderstehlich. Dann hoben zwei gewaltige Arme sie hoch. Sie schauten in ein höchst ungewöhnliches Gesicht. Es gehörte zu einer großen, menschenähnlichen Gestalt, mindestens 14 Fuß lang, sehr stämmig, mit einem hohen Kopf und kaum einem Hals. Ob sie in einen Stoff, der wie eine graue, grüne Rinde aussah, gekleidet war, oder ob das ihre Haut war, war schwer zu sagen. Jedenfalls waren die Arme nicht runzlig, sondern mit einer braunen, glatten Haut bedeckt. Die großen Füße hatten 7 Zehen. Der untere Teil des langen Gesichts war mit einem langen, wallenden Bart bedeckt, buschig, fast zweigartig in den Wurzeln, dünn und moosig an den Enden. Sehr merkwürdig. Wenn ich euch gesehen hätte, ehe ich euch hörte, dann hätte ich euch einfach zertreten. Aber ihr habt so nette kleine Stimmen. Das erinnert mich an etwas. Bitte, Herr, wer seid ihr? Was seid ihr? Ja, nun, ich bin ein Ent. Ent? Der Ent bin ich. Fangorn lautet mein Name oder Baumbart. Lassen wir es bei Baumbart. Was ist ein End? Ich stelle hier die Fragen. Ihr seid in meinem Land. Wer seid ihr? Das möchte ich mal wissen. Wir? Halblinge. Hobbits. Höhlenbewohner. Ihr lebt in Höhlen? Ihr nennt euch Hobbits. Das klingt gar nicht elbisch. Ich bin Merry Brandybock. Und ich bin ein Tuck. Peregrin Tuck. Aber im Allgemeinen werde ich Pippin, oder wird's einfach Pip genannt. Ihr solltet nicht so offenherzig sein. Es gibt nämlich Ents und Ents. Würdet ihr es sehr unhöflich finden, wenn wir fragten, was ihr mit uns tun wollt? Ich würde nichts mit euch tun. Nicht, wenn ihr damit meint, euch etwas anzutun, ohne eure Einwilligung. Es könnte sein, dass wir zusammen etwas tun. Ich gehe meinen eigenen Weg. Aber euer Weg mag mit dem meinen eine Zeit lang nebenher laufen. Lasst uns gehen. Wohin? In eins meiner Häuser. Ist es sehr weit? Was macht das schon? Wir haben nämlich alle unsere Habe verloren und nur sehr wenig gegessen. Darüber macht euch keine Sorgen. Baumbart hielt die Hobbits sanft, aber fest, jeden in einer Armbeuge, und hob erst den einen Fuß, dann den anderen und schob die Füße an den Rand der Felsplatte. Die wurzelähnlichen Zehen krallten sich am Felsen fest. Dann stieg er steifbeinig, vorsichtig und gemessen Stufe um Stufe hinab, bis er zum Grunde des Waldes kam. Allal!